Ich habe eine Perserkatze, die scheißt mir unter die Tür. Das regt mich so unglaublich auf, ich liebe sie dafür.